Das Licht ist schon lange aus, dann kommen sie endlich raus und der Sänger singt sein Lied. Der Windmaschine weht, wir sind schwer bewegt, jetzt kommt sein größter Hit. Doch dann dreht er sich kurz um, wir kriegen einen Schreck, denn sein Mikro ist weg. Sein Gesang fängt trotzdem an, da merken alle Mann, das ist doch kein Gag, das ist doch Playback. Nur so tun als ob, er macht seinen Job, nur vom Band. Ja, ja, ja, Playback, alles inszeniert, schon vorher konzipiert, so perfekt und krank. Er steht am Rednerpult, redet von Geduld, hebt mahnend seine Hand, schaut jeden Mann ernst an und denkt immer dran, es geht ums Vaterland. Und ich sag ihm, liebe Wähler und Wählerinnen, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Doch er bewegt nicht seinen Mund und das hat seinen Grund. Wir wissen schon, das ist doch Playback. Nur so tun als ob, er macht seinen Job nur vom Band. Ja, ja, ja, Playback, alles inszeniert, schon vorher konzipiert, so perfekt und krank. Sie nimmt dich in den Arm, sie ist weich und warm und sie flüstert dir ins Ohr, du bist der eine nur für mich, du weißt, ich lieb nur dich und das kommt dir ehrlich vor. Doch sie bewegt nicht ihren Mund und das hat seinen Grund und du weißt ja schon, das ist doch Playback.